Kundgabe 8648. Empfangen am 18.10.1963. Antwort auf Frage über Wiederverkörperung. Solange ihr Menschen über die Erde geht, seid ihr noch unvollkommen. Und das bedeutet auch, dass euer Wissen noch Begrenzungen unterliegt, dass ihr nicht alles fassen könntet. Dennoch unterweise ich euch eurem Reifegrad gemäß. Und an euch selbst liegt es daher, euer Wissen zu erhöhen, indem ihr euren Liebegrad erhöht, der immer der Maßstab eurer seelischen Reife sein wird. Seid ihr Liebe erfüllt, dann werdet ihr auch alles klar zu durchschauen vermögen. Mangelt euch die Liebe, dann wird es euch auch an Verständnis mangeln, selbst wenn ihr vollste Aufklärung empfanget. Denn das Wissen wird erst dann zur Erkenntnis, wenn durch die Liebe der Geist in euch geweckt wird. Doch meine direkte Ansprache von oben soll dazu beitragen, dass euer Liebewille gestärkt wird, dass ihr mich verstandesmäßig erkennen lernen sollet und dann auch die Liebe in euch entzündet wird zu dem, der euch erschaffen hat. Und darum werde ich euch auch immer eure Bitte erfüllen, euch Aufklärung zugehen zu lassen, auf dass ihr mich als liebenden Vater zu erkennen vermögt und meine Liebe zu euch mit Gegenliebe erwidert. Euch ist mein Rückführungsplan nicht unbekannt. Und so wisset ihr auch darum, dass jede Seele einmal den Gang über die Erde antreten muss, der dann die letzte Wegstrecke ist vor der Einkehr in das jenseitige Reich. Ihr wisset auch, dass dieser Erdengang unterschiedlichen Erfolg zeitigt bei den verschiedenen Menschen und dass dies Folge ist des freien Willens meiner Geschöpfe, den ich niemals antasten werde, weil er das Merkmal eines göttlichen Geschöpfes ist. Ihr wisset ferner, dass euch für dieses Leben als Mensch ein Liebefünkchen beigegeben ist, das euch erst die Rückwandlung zu eurem Urwesen ermöglicht, wenn ihr dieses Liebefünkchen in euch entzündet und zu einer hellen Flamme auflodern lasset. Hat eine Seele den Gang durch die Erdschöpfungen im gebundenen Willen zurückgelegt, dass sie nun den Reifegrad erreicht hat, der zur Verkörperung als Mensch Voraussetzung ist, so wird auch der göttliche Liebefunke ihr beigesellt, ganz gleich, wo und in welcher Kulturstufe sie zur Welt kommt. Und der Mensch selbst hat es in seiner Hand, diesen Liebefunken zu nähren oder ihn gänzlich in sich zu ersticken. Je größer noch sein innerer Widerstand ist gegen das Gute, Göttliche, desto mehr wird er in seinem seelischen Ausreifen zurückbleiben. Aber das Gefühl für Gut und Böse ist in jedem Menschen vorhanden, weil er, wie ich das schon oft erklärt habe, an sich selbst die Ausführung von Gut und Böse empfindet und weil er auch den stillen Mahner, die Stimme des Gewissens, in sich hat. Dass ihm auch der Begriff fehlen kann, in welchem Maßstab er den Mitmenschen gegenüber der inneren Stimme Gehör schenken soll, ist deshalb möglich, weil sein innerer Widerstand gegen mich noch so stark ist und er also unter der Gewalt meines Gegners steht. Und dann kann sein Erdengang ihm kaum die letzte Reife eintragen und er wird ihn wiederholen müssen. Nun aber ist die Annahme von euch Menschen falsch, dass er beliebig aus dem jenseitigen Reich wieder zur Erde zurückkehren kann und sich das so oft wiederholt, bis er einmal die nötige Reife erreicht hat. Denn auch im jenseitigen Reich wird die Seele Möglichkeit haben, sich aufwärts zu entwickeln, wenn sie ihren inneren Widerstand aufgibt. Doch sie kann ebenso tief absinken in die Finsternis und es können endlose Zeiten vergehen, wenn sie die Hilfe nicht annimmt, die ihr angeboten wird, um sie aus der Hölle zu erlösen. Dann wird sie stets mehr verhärtet und sie wird erneut den Gang durch die Erdschöpfung hindurchgehen müssen. Und dieses kann sich mehr als einmal wiederholen. Und je nachdem ihr innerer Widerstand nachlässt, wird auch die Verkörperung als Mensch nun in solchen Lebenslagen stattfinden, wo die meiste Aussicht besteht, in einem Erdenleben auszureifen. Ihr alle vergesset die vielen Schulungsstationen, die in meiner Schöpfung bereitstehen, zur Aufnahme von Seelen allen Reifegrades. Wenn euch gesagt wird, die Seele des Menschen geht in das jenseitige Reich ein, so versteht ihr noch nicht recht, was unter letzterem alles zu verstehen ist. Alles außerhalb des Erdenlebens ist Jenseits. Und alle Gestirne bergen Geistiges in den verschiedensten Entwicklungsgraden, wo wahrlich jede Seele ihren Entwicklungsgang fortsetzen kann, wenn sie nicht so hartnäckig in ihrem Widerstand verharrt, dass sie in schöpfungslosen Räumen ihr Unwesen treibt, zur eigenen Qual. Auch dann kann sie noch einmal zur Besinnung kommen, denn meine Liebe und Barmherzigkeit gibt keine Seele auf und gibt jeder Seele immer die Möglichkeit, zu einem Lichtschimmer zu kommen und die Wandlung an sich selbst zu vollziehen, indem sie erstmalig ihren Widerstand aufgibt und zugänglich ist den Belehrungen, die ihr auch im jenseitigen Reich zuteil werden. Und ich weiß wahrlich auch die geistige Verfassung einer jeden Seele. Ich weiß auch um die jeder einzelnen Seele zuträglichen, erfolgversprechenden Ausreifungsmöglichkeiten. Aber diese ersehe ich niemals in einem nochmaligen Erdengang als Mensch, in einem Rückversetzen der Seele auf die Erde, wenn nicht ganz besondere Gründe vorliegen, welche wieder nur die Rettung schwacher Seelen bezwecken. Ich bin kein ungerechter Gott, der seine Geschöpfe aus einer Laune heraus verschieden bedenket und dadurch nicht jedem Menschen die gleichen Möglichkeiten geboten werden. Aber es spielt auch bei mir die Zeit keine Rolle. Ich erreiche mein Ziel. Jedoch niemals würde ich dieses Ziel erreichen durch immer sich wiederholende Einzeugung als Mensch auf dieser Erde, weil ich eines nicht tun kann aus meinem Willen heraus, den Willen des Menschen zu zwingen, dass er sich recht entscheide, den Menschen zu einem recht gerichteten Willen veranlassen durch meine Macht. Sein freier Wille kann immer wieder versagen und der Erdengang vergeblich sein. Jede Seele lebt ihr Eigenleben, und ich weiß genau um die Erfolge, die sie noch erreichen kann, weil ich ihren Willen kenne. Und entsprechend kann und werde ich das Erdenleben des Menschen verkürzen oder verlängern. Ich werde vorzeitig abrufen, wo ein Rückfall zu fürchten ist, um nicht den schon erreichten Reifegrad zu gefährden. Und ich werde denen ein hohes Alter schenken, wo eine Erhöhung des Reifegrades oder noch eine Umkehr zu mir ersichtlich ist, um für letztere Seelen den Entwicklungsgang im Jenseits zu ermöglichen. Doch glaubet nicht, dass der jeweilige menschliche Kulturstand einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Seele, weil ein Liebeleben nicht abhängig ist von äußeren Dingen oder von einem erhöhten irdischen Wissen, weil es zu jeder Zeit und aller Orten um das Entzünden des Liebefunkens im Herzen geht, das jedoch unabhängig ist von Kultur und Sitte, weil es ein rein geistiger Vorgang im Menschen ist, wenn er diesen Liebefunken in sich entzündet und dazu stets das Zusammenleben mit anderen Menschen und die ihn umgebende göttliche Schöpfung ihn anregen kann. Also wird auch der primitivste Mensch seine Seelenreife erhöhen können, und sonderlich dann, wenn ihm auch die Kenntnis gegeben wird von dem göttlichen Erlöser Jesus Christus, die ihm auch im Jenseits noch vermittelt werden kann, wenn die Seele nur eines guten Willens ist. Amen.